Leg dich in jede Figur. Werf dich in jeden meiner Schritte. Ich tanze für dich, wohin du willst. Ich geh rüber ins Fenster, um zu sehen, ob die Sonne noch scheint. Hab zu oft bei schwerem Gewitter in deine Hände geweint. Wie soll ein Mensch das ertragen? Figur. Werf dich in jeden meiner Schritte. Ich führe dich, wohin du willst. Wie soll ein Mensch das ertragen? Figur.